zu eng für mich, du hast mir wehgetan. Ich wollte ein Kind von dir, das bei Fortuna spielen kann. Schalalalala, schalalalala, schalalalala.